So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wollt ihr mit mir reden? Wenn ihr mit mir reden wollt, dann wählt diese Nummer hier 0180 5678 111. Die Miriam hat das gemacht. 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Miriam, guten Morgen. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin 19 und habe keine Lust auf Sex. Seit wann? Seit 2,5 Jahren. Seit der Geburt meiner Tochter. Du hast ein Kind. Mhm. Bist du verheiratet oder fest mit einem Mann zusammen? Nein. Ja, mit dem Vater noch meines Kindes. Mit dem Vater bist du zusammen schon? Aber nicht verheiratet. Nicht verheiratet, aber ihr wohnt zusammen, habt einen Haushalt, im Prinzip eine Familie. Mhm. Ja. Und das war direkt nachdem das Kind geboren wurde? Ja, direkt danach, ja. Da hat es angefangen, ne? Vorher war alles ganz normal im Lot? Ja, doch, würde ich mal sagen, wie man normal nennt. Ja, ganz normal eigentlich. Bis danach halt. Über zwei Jahre. Mhm. Da hast du wahrscheinlich schon erheblich drüber gegrübelt, ne? Was dahinter stecken kann. Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht, deswegen rufe ich eigentlich auch an. Mhm. Naja, aber du hast vielleicht schon mal irgendeine Idee entwickelt, oder? Oder dann auch verworfen wieder? Nee, also ich weiß es echt gar nicht. Könnte das höchstens mit der Geburt irgendwie... Mhm. Es hat mit Sicherheit irgendwas damit zu tun, ja. Du hast deinen Freund vorher sehr gemocht und sehr begehrt. Mhm. Und fandst ihn auch erotisch und ihr habt guten Sex gehabt miteinander. Ja. Ja. Wie findest du ihn heute denn, wenn du ihn so anguckst, wenn du ihn so siehst, wenn du ihn nackt siehst? Ich weiß es nicht, also da... Ich weiß nicht, also nicht wie früher, auf keinen Fall, also anders. Wie anders? Das weiß ich echt nicht, wie ich das erklären soll, also... Eher ein bisschen abstoßend sogar? Teilweise, ja. Und was abstoßend an ihm? Ja, als, was weiß ich, manchmal alles, manchmal denke ich, was weiß ich, dass ich spinne oder so, aber also ich brauche das echt nicht, auch das zu sehen oder so, als wie ich mich ausdrücken soll. Wie geht er denn damit um? Ich meine, das ist für ihn ja auch eine harte Sache, wenn er 2,5 Jahre keine Sexualität mit dir erleben kann. Nee, also ich darf mir dann halt Sprüche anhören wie, was weiß ich, wer nicht hat, der, oder wer nicht will, der hat schon, und der denkt dann halt, was weiß ich, dass ich jemand anderen hätte, eine Affäre oder sonst was. Mhm. Aber das ist halt nicht der Fall. Mhm. Kannst du ihm das denn glaubhaft versichern, dass da niemand anders ist? Ja, also ich sag's immer, aber glauben tut er mir nicht so ganz. Mhm. Und wie geht er für seine Person damit um? Meinst du, dass er irgendwie irgendjemand anderen hat? Nee. Das nicht? Auf keinen Fall, nee. Mhm. Onanierst du, wenn du so für dich alleine bist? Eigentlich auch weniger. Ich brauch das eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Hört sich jetzt doof an, aber mit 19, ich meine, das stimmt irgendwas nicht. Das glaube ich allerdings auch. Ja, so. Nun besteht ja auch die Gefahr, dass eure Beziehung über kurz oder lang in die Brüche geht, ne, wenn das so weitergeht. Ja, da bin ich mir im Klaren. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, oder ihr gemeinsam vielleicht darüber nachgedacht, dass ihr mal zu einer Paarberatung gehen könntet? Ja, das hatte ich mal vorgeschlagen, aber das will er nicht. Das wäre schwachsinnig. Also das will er von seiner Seite her nicht. Mhm. Hast du denn für dich darüber nachgedacht, dass du vielleicht mal einen Fachmann oder eine Fachfrau konsultierst? Ja, ich hatte vor ungefähr einem Jahr war ich in therapeutischer Behandlung. Mhm. Aber halt nicht wegen dem Thema, wegen keiner Lust. Das war halt von der Vergangenheit her, weil ich mit 14 auch mal ein schlechtes Erlebnis gemacht hatte. Was war denn da? Ich weiß nicht, ob man das verbinden könnte. Was war da? Da war ich 14, da hatte ich einen Freund, der war 23. Mhm. Und der wollte halt auch mit mir schlafen. Und wie gesagt, ich habe mich mit 14 eigentlich noch nicht so weit gefühlt. Und ich sage jetzt einfach mal, da hat er sich halt das genommen, was er wollte. Mhm. Ohne meinen Willen. Das ist gegen meinen Willen, sag ich mal so. Das ist jetzt mal sehr, sehr nett ausgedrückt. Hat der Gewalt angewendet? Gewalt weniger, aber der hat mir halt ziemlich wehgetan, ne? Mhm. Dennoch hat sich das danach wieder normalisiert und du hattest mit deinem jetzigen Freund, bevor das Kind geboren wurde, eine normale Sexualität. Ja, ich denke mal, ich hätte den sowieso nicht genommen, weil halt nach dem Erlebnis, was ich eben genannt hatte mit 14, da hatte ich mich halt teilweise ziemlich oft im Mädchen verliebt. Aber ich weiß, dass ich nicht lesbisch bin, auf keinen Fall. Aber ihn wollte ich eigentlich nur mehr verarschen. Und da kam das dann halt so zustande. Und da wollte ich dann auch keinen Schluss mehr machen. Und da hat sich das eigentlich alles so ergeben. Also ich finde, Miriam, dass du einen Psychologen aufsuchen solltest. Und zwar genau wegen dieser Sache. Und ich finde, dass du jetzt zuallererst mal vielleicht mit meiner Psychologin, mit der Elke Dunalski, die ist heute Abend hier, jetzt im Anschluss an unser Gespräch ein paar Worte reden solltest. Ja, weil ich glaube, da muss man jetzt mit Fachwissen ran. Das ist ein bisschen kompliziert bei dir. Ja, sollen wir das mal so machen, dass du jetzt gleich mit Elke mal sprichst und die kann dir sicher auch noch ein paar gute Tipps geben. Okay. Du legst auf und Elke ruft dich gleich wieder an. Okay. Okay. Dankeschön. Meine Liebe, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Miriam. Jens, 28 Jahre. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Hi. Geh mal bitte ganz nah an den Telefon. Ja, mach ich. Ja, jetzt okay. Klingt es ja gleich. Wo hast du den gehalten? Hast du den hinten gehalten? Oder wie? Ja, ich hatte ein bisschen weit weggehalten. Ja. Nun bist du dran. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich liebe eine Frau, die ist 30 Jahre älter als ich. Die ist 58. Jawohl. Und du bist 28. Ja. Seid ihr schon richtig zusammen oder befindet sich das noch so in der Vorlaufphase? Nein. Wir sind richtig zusammen seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Seit 4 Jahren schon, ja. Das ist ja toll. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt beim Zahnarzt. Ja. Ist sie Zahnärztin? Nein. Sie war genau Patientin wie ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ihr habt euch im Wartezimmer kennengelernt? Ja, genau. Und da hast du gedacht, was für eine scharfe Frau. Ja, eben. Ehrlich? Ja, weil der Körper hat gestimmt und so wie sie sich geäußert hat, der Charakter, das hat alles so gepasst. Das hat gefunkt im Wartezimmer? Das hat gefunkt im Wartezimmer. Wie habt ihr euch denn dann irgendwie ausgetauscht? Adressen, Telefonnummern? Irgendwann ist einer von euch zum Arzt reingegangen, einer blieb sitzen und dann? Ja, wir saßen da drin. So und dann ging das ja so hin und her, wann ist jeder dran und so. Und dann hat man sich unterhalten über Zeitungen und Politik und sowas. So. Ach, ihr seid schon ins Gespräch gekommen. Ja. So. Und aber um drauf zu kommen, weswegen ich eigentlich anrufe, ich habe das folgende Problem. Nee, du sollst mir jetzt noch sagen, wie ihr euch dann wirklich kennengelernt habt. Habt ihr euch dann verabredet oder wie lief das? Ja, wir haben uns dann verabredet in einem Café. So. Und dann haben wir auch Kaffee getrunken und auch Kuchen gegessen und so. Und ich habe aber erst ganz spät herausgefunden, dass die Frau sehr stark trinkt. So. Und jedes Mal, wenn ich dann zu Besuch da war, dann war sie nüchtern. So. Ja. Aber wenn ich weg war, hat sie getrunken. Ist das jetzt auch der Grund, weswegen du angerufen hast? Ja, eben. Ja. So. Und ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin und wir waren intim, dann sagt sie, sie liebt mich. So. Und sie findet das gut, dass ich es unterstütze, mit ihr einen gemeinsamen Weg zu finden, dass sie vom Alkohol wegkommt. So, ich bin berufstätig, weißt du, und ich trinke nicht, ja. So, und jedes Mal, das ist immer so, das ist so eine ganz prekäre Situation. Sie trinkt heimlich. Ja. So. Und nicht nur Bier oder Wein, sondern ganz harte Sachen, weißt du? So. In welchen Mengen hast du das schon mal rausbekommen? Ja, das ist, sagen wir mal, wenn sie zum Beispiel sich abends 17 Uhr eine Flasche Schnaps kauft und die ist 20 Uhr alle, dann geht sie zum Spätverkauf und kauft sich eine zweite Flasche Schnaps. Krass, ja. So, ja. Und da sie aber sagt, sie liebt mich, und ich glaube das ja auch, ja, denn wenn man intim so zusammen ist und ich krieg die Bestätigung, dann was soll ich da machen? Ich bin ganz perplex. Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns 3-mal in der Woche. Ihr wohnt in derselben Stadt? In derselben Stadt, ja. Das geht seit 4 Jahren, geht das jetzt so? Ja. Und was bietet sie denn an oder was sagt sie denn, was sie machen will? Dass ihr gemeinsam da irgendwie, wie meint sie das? Naja, sie sagt immer, es ist gut, dass ich bei ihr zu Besuch bin. Es ist gut, dass ich den Gedanken unterstütze, sie zu einer Therapie zu führen. So, eine Therapie hat sie schon gemacht. Ja, aber so. Mit wenig Erfolg. Ja, mit wenig Erfolg. Ja. So. Und auf der anderen Seite aber, wenn wir intim waren, sagte sie, liebt mich. Wie sagt die nur zu dir, dass sie dich liebt, wenn ihr intim wart, oder wie? Verstehe ich nein, das? Nein. auch ganz normal. Mhm. Auch wenn, sagen wir mal, nur wenn sie einkaufen geht. Also, es geht jetzt hier in deinem Anruf nicht darum, dass ihr 30 Jahre auseinander seid. Das ist offensichtlich gar keine Sache. Es geht darum, dass deine Freundin, wenn sie nur auch 30 Jahre älter ist, ist ja egal, ja, dass sie Alkoholikerin ist und du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Ja, ja, genau. Mhm. Ist immer ein sehr schweres Problem für Angehörige von Alkoholikern. Ja. Ich glaube ja, dass man. Konfrontierst du sie denn mit der klaren Aussage hier, so und so, du bist Alkoholikerin, mach dir nichts vor. Und wenn du so weitermachst, landest du in der Gosse. Sagst du ihr das so krass? Wir haben schon drüber gesprochen, aber sie denkt immer, sie schafft es. Mhm. So. Und ihr Hausarzt hat auch gesagt, sie könnte es schaffen. Mhm. Aber dann kommt der Zeitpunkt, und wenn sie mich dann, sagen wir mal, 2-3 Tage nicht gesehen hat, ja, so, dann kauft sie sich wieder, sagen wir mal, ganz billigen Wein, ja? Ich sage es mal ganz, ganz provokativ. Dann droh ihr an, dass du sie verlässt, wenn sie nichts unternimmt. Ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht, aber das so persönlich, so direkt zuzusagen. Finde ich in diesen Fällen bei Alkoholikern angemessen. Ja, meinst du? Ja, finde ich ja. Ich glaube, das ist die beste Art, mit Alkoholikern umzugehen, damit die wirklich wissen, woran sie sind. Man kann mit Freundlichkeit und Nettigkeit und Unterstützung, glaube ich, nicht viel erreichen bei Alkoholikern. Die muss kapieren, in welcher Situation sie ist, und sie muss für sich entscheiden, dass sie in eine Therapie, in einen Entzug geht. Ja, und meinst du auch, dass man da die Liebe, die ja, man hatte die Liebe drin, dass man dann auch darauf, auf die Liebe dann verzichten soll, ja? Wenn sie dann sich dagegen stellt, wenn sie sagt, ich trinke weiter. Irgendwann wird sowieso der Alkohol die Liebe kaputt machen. Ja. Weißt du? Und so, wenn du so krass an sie rangehst, glaube ich, dass ihr eine Chance habt, eure Liebe zu retten. Wenn sie nämlich selbst initiativ wird. Mhm. Ist meine Auffassung, Jens. Ja, ja eben. Das ist toll, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin. Ja. Und viel Glück für deine Sendung. Dir und euch alles Gute. Okay. Tschüss, Jens. Danke. Tschüss. Roswitha. 44 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Roswitha. Hallo. Also, ja, was ich sagen möchte, ist, dass mein Mann seit über einem halben Jahr nicht mehr mit mir schläft. Ja. Und ich eigentlich gar nicht weiß, warum. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit fast 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Und bisher lief das alles im grünen, war alles im grünen Bereich? Es lief im grünen Bereich. Mhm. Und jetzt im Moment hat er so eine Phase, wo er sagt, er ist kein Familienmensch. Aha, wie kommt es dazu, dass er das jetzt gerade sagt? Ja, ihr seid ja eine Familie? Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter. Wie alt ist die? Die ist 5. Die ist 5, mhm. Ja. Und jetzt sagt er plötzlich, er ist kein Familienmensch? Ja. Und einhergeht, dass er nicht mehr mit dir schläft? Ja. Genau. Und das ist... Was heißt das denn? Hast du da nachgefragt? Was heißt das? Ich bin kein Familienmensch. Heißt das, dass er nicht mehr mit euch zusammen sein will, oder wie? Ja, richtig. Das ist aber eine harte Aussage, ne? Ja. Heißt das, dass er sich trennen will von dir, oder wie? Ja, im Grunde genommen, ja. Wir hatten also vor 2 Wochen einen ganz derben Streit. Mhm. Und wo er dann gesagt hat, also, das geht nicht mehr, ich will nicht mehr. Mir steht alles hier oben. Und ja, und ich... Was hat er denn in dem Streit gesagt? Warum steht ihm alles bis oben? Ja, das kann ich gar nicht mal so genau beantworten. Hm. Aber man nennt doch immer so streitet. Nennt man, sollte man zumindest ein paar konkrete Sachen nennen, was einem an dem anderen oder an dem Zusammenleben stört. Richtig, richtig. Also es fing damit an, also es ging schon lange und ich muss sagen, vor 3-4 Jahren habe ich in einer Firma gearbeitet, wo ich abends total kaputt nach Hause kam, weil ich war Kommissioniererin. Mhm. Was ist das? Das ist Ware zusammenstellen für irgendwelche Märkte. Mhm. Und ich war total abends total kaputt. Mhm. So. Und dann habe ich natürlich abends nicht mehr geduscht, weil ich total fertig war. Mhm. Ich habe dann morgens geduscht. Ja. Und bist stinkend ins Bett gegangen. Bitte? Und bist stinkig ins Bett gegangen. Ja. Und das hat deinem Mann nicht so gefallen. Nö. Kann ich verstehen, Roswitha. Ja, natürlich. Mensch, und wenn man noch so kaputt ist, 5 Minuten unter die Dusche ist doch drin. Ja, natürlich. Und das hat ihn abgeturnt? Das ist aber schon Jahre her. Hat er das denn jetzt? Danach hat er trotzdem weiter mit mir geschlafen. Hat er denn dieses nochmal jetzt auf... Das ist jetzt seit einem halben Jahr, wo ich das alles abgestellt habe. Mhm. Ja? Also seit einem halben Jahr duschst du wieder ordentlich? Nee, schon länger. Schon länger. Aber das ist dieses Thema, der ist wieder hochgekommen. Hat er das nochmal gesagt jetzt? Ja. Ja. Naja, das waren vielleicht schon die ersten Anzeichen, wo er so auf Distanz zu dir gegangen ist. Wahrscheinlich. Mhm. Hat er aber denn... das kann ich nicht nachvollziehen. Naja. Weil das ist schon, oh Gott, das war... 95, 96. Und damals hat er das nicht kritisiert? Nein. Damals nicht? Nein. Hat er denn jetzt irgendeine Aussage darüber gemacht, ob er dich noch liebt? Er mag mich noch. Na, ja, mögen tue ich auch 1000 Leute. Ja, ich auch. Ja, darum geht's jetzt gar nicht, ne, bei euch? Nee. Klingt alles nicht gut, Roswitha. Nee, das... Hast du Angst, dass alles in die Brüche geht und dass ihr euch trennen werdet müssen? Ja, also wir hatten, wie gesagt, vor 2 Wochen ein ganz derbes Gespräch und wie gesagt, er wollte sich trennen und dann habe ich gesagt zu ihm, bitte, lass es uns versuchen, ich habe mich geändert und er hat es auch zugegeben. Er hat zu mir gesagt, du hast dich geändert und wirklich und überhaupt, ne? Aber trotzdem passiert so nichts, oder wie? Nee, es passiert gar nichts. Gut, okay, ich muss ihm Zeit geben. Na? Ich muss ihm Zeit geben. Ich meine, diese ganzen Vorwürfe... Rosita, hast du ein Alkoholproblem? Nein. Nein? Ich frag dich nur so. Entschuldige, wenn ich dir jetzt zu nahe getreten bin. Du klangst so ein bisschen, als hättest du einen gepichelt. Ist aber nicht so. Nein. Ist nicht so. Nein. Wann habt ihr das letzte Mal jetzt richtig normal miteinander geredet? Sachlich. Ja, vor 2 Wochen. Aber das war der Streit, ne? Und seitdem ist... Doch, danach haben wir noch 2 Tage später. Und die restlichen Tage verbringt ihr relativ schweigend nebeneinander, oder wie? Nein. Nein, es ist eigentlich wieder ganz normal. Aber ihr habt keinen Sex miteinander? Nein. Schwer zu sagen. Ich würde dir auch raten oder euch auch raten, wenn beiden daran gelegen ist, vielleicht die Sache noch einzurenken, euch mal zu einer Paartherapie zu begeben. Oder nicht Therapie, eine Beratung zumindest mal aufzusuchen. Wäre das eine Möglichkeit? Könntest du dir das für dich vorstellen? Für mich ja. Dass da mal ein Dritter, ein Außenstehender sich mit euch beiden unterhält und einfach mal ein bisschen das Ganze durchlüftet. Und ja, vielleicht, für mich ja. Ja. Könntest du ihn dazu bewegen? Weiß ich nicht. Wäre bestimmt, glaube ich, das Richtige. Kann ich nicht sagen. Weil, wenn man so in so einer Zweisamkeit drin hängt und irgendwie sich gegenseitig blockiert, oftmals es wirklich nicht vorangeht. Ich würde das raten, Roswitha. Wenn du gerne möchtest, kannst du mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte reden. Ja. Ja, wäre das ein Angebot? Ja. Dann leg auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Alles Gute. Okay, alles Gute, Roswitha. Ja, tschüss. Danke, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:19:13 und jetzt kommt unsere erste kleine Pause für heute. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt. Das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Ja, ihr Lieben, und das ist die erste Talkshow im deutschen Fernsehen, diese Domian-Extra-Ausgabe am Freitag, zu der man ganz einfach hingehen kann. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir vis-à-vis, Auge in Auge zu unterhalten, dann kommt am Freitag nach Köln auf den Rudolfplatz. Um 0 Uhr in der Nacht geht's los, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich bin ganz gespannt, viele oder einige von euch kennenzulernen. Es geht weiter mit Marion und Marion ist 33 Jahre alt. Hallo Marion. Hi. Ja, Marion. 33. 33 Jahre. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Knochenmarkspende. Mhm. Also ich bin nicht selbst betroffener Patient, sondern eventueller Spender. Ja, für wen möchtest du spenden? Also zunächst mal für jeden, der das überhaupt braucht. Also das ist für mich Voraussetzung. Und zwar, die Geschichte hat vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen. Mhm. Da wurde in Mönchengladbach, da habe ich damals gewohnt, über einen lokalen Sender, wurden unheimlich viele Spender gesucht, die sich dazu bereit erklärten, sich typisieren zu lassen. Ja. Und die Aktion, die war auch relativ, die war so ziemlich groß aufgezogen worden und die hat auch recht, also haben recht viele Leute besucht. Was heißt denn typisieren? Was muss man da über sich ergehen lassen? Du kriegst einfach nur Blut abgenommen. Nur Blut abgenommen. Ja, das ist alles. Nichts einmal. Und das wird dann irgendwie untersucht halt, also weggeschickt und untersucht. Und man bekommt dann irgendwann Bescheid, ob man in Frage kommt für eine Spende? Nein, also zunächst einmal kriegt man, das war mein Akku. Zunächst einmal kriegt man einen Ausweis irgendwann zugeschickt. Sollte denn überhaupt das Geld dafür da gewesen sein, dass deine dein Blutröhrchen typisiert worden ist, also analysiert worden ist. Kann also auch unter anderem sein, dass die also halt mehr oder weniger in den Müll landen, so, weil da einfach kein Geld für da ist. Ach so. Ja? So ist mir das damals erklärt worden. So, und irgendwann habe ich diesen Ausweis bekommen, nach gut 6-8 Wochen, und den habe ich auch seitdem immer bei mir. Da steht mein Name drauf, da steht meine Spendernummer drauf, und ja, die thron zwischen EC und Visakasse. Ja, und heute Morgen, also, kam ich vom Briefkasten wieder und hab so überflogen, GEZ und Tralala und Heinrich-Heine-Universität. Ich denke, was wollen die denn von mir? Ja, dann hab ich erstmal einen Brief aufgemacht und gelesen, überflogen, und ich denke, was? Ja, da stand also konkret drin, also mit meinem Namen, sehr geehrte Frau sowieso, dass halt in meinem Fall es jetzt also so ist, dass HL-Merkmale, das nennt man wohl diese Gewebemerkmale, übereinstimmen mit einem lebensbedrohend an Leukämie erkrankten Patienten, so ist sehr hochwürdig. Das heißt im Klartext, das ist eine Bitte oder eine Aufforderung an dich, dass du spendest. Ja, zunächst einmal schon. Ja. Wenn du jetzt dich dazu entscheidest, wie geht das? Weißt du, hast du dich ja erkundigt schon? Ja, das steht also hier ganz genau erklärt drin. Ich habe da also irgendwann mal mein Einverständnis zu erteilt, dass die mich also nochmal anschreiben, dass es jetzt dadurch erfolgt. Das wird hier auch nochmal schriftlich verlinkt. Da ist dann ein Merkblatt, also ein DIN A4-Bogen noch bei, den man mit Ja oder Nein ankreuzen kann. Also wie ist das denn jetzt konkret? Wenn du das willst, wann müsste das jetzt über die Bühne gehen? In den nächsten Tagen. Ja, also wie sieht's denn aus? Willst du es machen? Also der erste Gedanke war, und das möchte ich eigentlich, und deswegen habe ich auch angerufen, der erste Gedanke war, oh Gott, was ist jetzt los? Und dann habe ich so in mich reingehorcht. Also Angst eigentlich? Ja, eigentlich schon, klar, weil das keine Untersuchung ist, die man so mal eben zwischen... Was genau passiert denn, wenn man Knochenmark spendet? Hat man dich da aufgeklärt? Was wird man machen mit dir? Ja, da ist also nochmal so ein Zettel bei, da steht drin, dass man das in zwei Verfahren machen kann. Das klassische Verfahren wird Knochenmark unter Vollnarkose durch Punktion mit einer Hohlnadel aus dem Beckenkamm gewonnen. Jetzt frag mich bitte nicht, wo ist der Beckenkamm. Ich schätze mal im Becken. Und das heißt, du musst ins Krankenhaus? Ja, das ist ein stationärer Aufenthalt in dieser Universitätsklinik. Von wie vielen Tagen? 3 Tage. Von 3 Tagen. Also das ist natürlich dann schon, da geht man mal nicht ebenso hin und liegt da eine Stunde, sondern das ist ein richtiger Eingriff. Ja, so. Also du hast gerade gesagt, am Anfang wäre der ein bisschen mulmig gewesen. Was ist nun los, hast du gesagt? Wie ist dir jetzt zumute? Also ich war eigentlich den ganzen Tag unheimlich ruhig, wie ich schon ziemlich lange nicht mehr war, weil ich bin ein etwas hektischer Mensch. So. Und habe meine Probleme, die ich so im Moment habe, und die sind weiß Gott nicht wenig, also plötzlich völlig ad acta gelegt, weil die echt bewältigen, also die kann man echt bewältigen, so Probleme, nur sowas, wenn man so getroffen ist, das kann man überhaupt nicht bewältigen, da kann man eigentlich nur froh sein, dass es Menschen gibt. Also, das heißt, du willst es machen? Auf alle Fälle, ja. Dennoch mit mehr Angst oder mit mehr, oder ist die Überzeugung größer in dir? Die Überzeugung ist größer. Also ich meine, ich bin Mutter von zwei Kindern, und ich sag mal, das kann jeden von meiner ganzen Familie betreffen. Ja. Und aber du musst jetzt schnell handeln. Du musst dich jetzt morgen bei der Universität in Düsseldorf melden. Also ich habe da heute schon. Du hast heute angerufen. Ja, weil ich habe also eine Geheimnummer, und schätze mal, deswegen haben die mich auch angeschrieben. Und hast jetzt schon einen Termin bekommen? Nein, die haben jetzt zunächst mal nur meine Telefonnummer und haben mir also heute nochmal gesagt, dass ich in den nächsten Tagen da Bescheid bekomme. Das heißt also, es kann sein, dass du Anfang nächster Woche im Krankenhaus sein wirst. Das kann sein. Ich habe hohen Respekt vor dem, was du machst, Marion. Ich finde, dass es sehr, sehr vorbildlich ist. Ja, das... Wirklich. Und wünsche dir natürlich, dass du gesundheitlich da keinen Schaden von nimmst, und wünsche den Menschen, für den das Knochenmark ist, dass es ihm hilft und dass es einen guten Nutzen hat, die ganze Aktion. Also ich würde mir wünschen, wenn das noch viel mehr Leute machen würden, weil es hat mich etwas erschrocken, dass ich gelesen habe, dass es eigentlich nur 2 Millionen Menschen auf der Welt gibt, die typisiert sind. Daher war dieser Anruf jetzt wichtig. Das war eine Art Werbung dafür, dass du hier angerufen hast und das mal so erzählt hast. Ich danke dir sehr herzlich und drücke dir Daumen, dass es gut über die Bühne geht alles. Auch wenn das nicht passt jetzt, aber ich hätte gerne ein Autogramm. Ja, leg mal auf, und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Okay. Tschüss, Marian. Viel Glück noch für deine Sendung. Vielen Dank, Marian. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Nicole, und Nicole ist 24. Ja, hallo Domian. Hallo Nicole. Na? Über was reden wir? Ja, also mein Thema ist auch, dass mein Freund zu wenig Sex mit mir macht. Mensch, was ist denn los draußen im Lande? Alle wollen nicht mit dem sie schlafen sollen, schlafen, oder wie? Ja, ich weiß es auch. Dein Freund, du bist ein nettes junges Mädchen von 24 Jahren. Ja. Und dein Freund will nicht mit dir schlafen. Nee, will er nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Hat dein Freund einen Freund? Ja, nee. Nee, oder eine Freundin? Nee, glaube ich auch nicht. Auch nicht. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? 6 Jahre. 6 Jahre? Das ist natürlich eine harte, lange Zeit, ne? Also hart nicht, aber eine lange Zeit. Ja. Seit wann will er denn nicht mehr? Ja, es wird immer weniger. Also es war am Anfang, war es schon noch einigermaßen regelmäßig, und das wurde dann immer weniger. Und jetzt ist es gerade mal, wenn überhaupt, noch einmal im Monat. Ist ein bisschen wenig, ne? Ja. Da will eine junge Frau schon mehr haben. Ja. Ja. Aber du willst immer noch. Ja, ich will immer noch. Ich spreche ihn auch drauf an, ob es an mir liegt. Aber er weiß selber keinen vernünftigen Grund dafür. Ich vermute mal ganz einfach, dass bei ihm die Luft raus ist nach 6 Jahren. Kann das sein? Ja. Ich habe aber wirklich auch schon alles versucht. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Und er macht auch Selbstbefriedigung. Erzählt er das oder hast du ihn erwischt dabei? Nee, was heißt erwischt? Also ich habe dann schon... Du hast ihn heimlich beobachtet dabei. Nee, auch nicht. Also ich habe einen Pornofilm gefunden und weiß ich nicht alles. Und ich habe auch so Vermutungen gehabt. Und da habe ich ihn dann drauf angesprochen. Und er sagt mir dann auch ganz offen, dass er auch Selbstbefriedigung macht. Ja, aber er sagt auch, dass es nicht an mir liegt. Er hat einfach keine Lust. Ja, aber er hat keine Lust auf dich. Generell hat er Lust. Ja, also ich habe ihn dann auch schon gefragt, warum er Selbstbefriedigung macht und warum er nicht mit mir schläft. Und da hat er gesagt, ja, weil wenn entweder bin ich nicht da, wenn er gerade die Lust dazu hat, oder es geht ihm dann einfach schneller. Ach, das ist doch Unsinn. Ja, oder das war seine Begründung dabei. Ja. Du bist ganz sicher, dass er nichts nebenher laufen hat? Nee, also da bin ich ziemlich sicher. Lebt jetzt? Da lege ich meine Hand für uns. Ja, naja, manchmal legt man die Hand ins Feuer und dann, naja, man weiß es nie ganz genau, ne? Ja, ja, das ist richtig. Nee, aber das glaube ich nicht. Wohnt ihr zusammen? Ja. Und wenn ihr dann einmal, wenn es dann nur mal dazu kommt, einmal im Monat miteinander schlaft, geht die Initiative dann von dir aus? Nee, eigentlich dann von ihm. Weil ich ergreife schon eigentlich gar nicht mehr die Initiative, weil ich eigentlich immer eine Abfuhr kriege. Und wie ist dann der Sex? Ist das eher die 0815-Nummer, oder? Ja, genau. Ja, also ist nicht der schreiende, leidenschaftliche... Nee, dann könnte man ja noch sagen, okay, wenn es dann wenigstens einmal im Monat anständig ist, dann könnte man vielleicht einigermaßen noch damit leben, aber... Wie ist denn sonst euer Kontakt miteinander? Eigentlich ganz gut. Sprecht ihr beide nach 6 Jahren noch von Liebe? Ja, eigentlich schon. Ich gehe mal davon aus, also es wäre traurig, wenn es nach 6 Jahren keine Liebe mehr wäre. Sagt er das zu dir auch? Ja. Manchmal? Ja, er sagt das oft zu mir, also so ist es nicht. Das ist ja auch das, was mich so wurmt. Ne? Ich glaube ja, Nicole, dass du eine der vielen Millionen Menschen bist, die in dieser tragischen Situation leben, dass sie einen Partner haben, den sie lieben. Du liebst einen Partner. Dass die Liebe da ist und funktioniert, aber dass die Leidenschaft einfach verbrannt ist, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Und ich glaube wirklich, dass man da letztendlich nichts dran machen kann. Da kannst du 10 Mal zum Sexualtherapeuten gehen, oder weiß ich was. Ich vermute, die Luft bei ihm ist raus. Mhm. Das ist sehr schlimm und sehr tragisch, vor allem wenn man sich liebt. Ne? Ja, das ist auch mein Problem. Ja, ich habe auch schon oft deswegen an Trennung gedacht. Ja, ich glaube, über kurz oder lang wird es gar nicht anders gehen, weil du es nicht aushältst. Oder er vielleicht auch nicht aushält. Mhm. Vielleicht, er wird wahrscheinlich ganz andere, wenn er sich Pornos reinzieht, ganz andere Fantasien haben, aber er macht es nicht aus Loyalität dir gegenüber. Aber wenn er könnte, würde er vielleicht ganz andere Dinge tun, um seine Lust auch auszuleben. Ja. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass es da keinen Rat gibt. Ich glaube, dass man das auch nicht wieder her zusammenreden kann. Man kann sich nicht geil reden, wenn es einmal weg ist. Ich glaube es ganz einfach nicht. Vor allen Dingen, ihr seid ja auch sehr jung und wenn ihr da schon 6 Jahre zusammen seid, das ist ja ein Problem von ganz vielen Pärchen. Ja. Ja. Für dich ist es besonders traurig, weil du begehrst ihn offensichtlich noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Du liebst ihn und begehrst ihn, also von deiner Seite ist alles in Ordnung. Das ist ja auch mein Problem, warum ich mich nicht von ihm trenne. Ja, klar. Sonst würde ich ja schon längst sagen, okay, klar. Komm, hat keinen Sinn mehr, ich gehe. Klar. Aber du willst ja nur auch nicht den Rest deines Lebens auf gute Sexualität verzichten. Nee, das eigentlich und er nicht. Letztendlich ja auch nicht, ne? Nee. Und immer die Pornonummer ist es ja nur auch nicht. Nee, das ist richtig. Wie machst du das denn? Befriedigst du dich auch zwischendurch selbst oder wartest du immer auf diesen einen Akt da im Monat? Nee, ich befriedige mich dann auch selbst. Denkst du dann an deinen Freund? Ja, natürlich denke ich dann an meinen Freund. Mhm. Ich könnte fast schwören, dass er nicht an dich denkt, wenn er es macht. Nee, das glaube ich auch nicht, weil er macht das ja auch, wenn ich da bin. Das ist ja das, was mich ärgert. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer sitze. Dann macht er das? Ja. Du sitzt im Wohnzimmer und wo ist er dann? Ja, er ist dann im Schlafzimmer. Und dann macht er das? Ja. Und wie ist das dann, wenn du da zufällig dann reinschnallst? Ja, diese Situation ist zum Glück noch nicht passiert. Mhm. Also wenn ich dann reinschneiden würde, dann würde ich ihn auch, also ich glaube, dann wäre ich geschockt, weil ich kann es nicht verstehen, wenn ich im Wohnzimmer, ich kann es auch so schon nicht verstehen, wenn ich im Wohnzimmer bin, warum er dann nicht herkommt. Mhm. Aber er hat da also keine vernünftige Begründung für. Und du hast doch alle Verführungspraktiken schon ausprobiert? Ich habe alles Mögliche, alles, was mir eingefallen ist, habe ich schon ausprobiert. Es hat alles keinen Sinn gehabt. Weißt du, auf was er besonders steht, was er besonders anhören findet? Ja, ich glaube es. Also ich weiß nicht, sie steht da auf Dessous oder auf Straps oder dass er irgendwie, hat ja irgendwie so seine Spaßveranlagung. Hat er sowas? Ja, Dessous mag er wohl auch, klar. Und das nutzt nichts, wenn du da durch das Wohnzimmer vielleicht mal wanderst mit ganz schicken neuen Dessous und so? Nee, gar nichts. Gar nichts. Habe ich alles schon ausprobiert. Ach, Nicole, ich kann dir keinen Mut machen, glaube ich. Ich glaube, die Luft ist raus. Ja, leider. Mann. Wichtig wäre, finde ich, in so einem Fall, dass er ganz ehrlich ist, dass er, und dazu solltest du ihn vielleicht doch in einem Gespräch nochmal bringen, dass er wirklich klar sagt, liebe Nicole, ich stehe einfach nicht mehr sexuell auf dich, ich kann es nicht mehr. Und wenn du das einmal so aus seinem Munde gehört hast, ist es, glaube ich, für dich auch einfacher, vielleicht einen Schritt von ihm zurückzugehen. Und ja, das habe ich ja alles schon probiert. Ich hab ihn da ja schon direkt drauf angesprochen und er sagte dann immer nur, ja, vielleicht liegt es auch im Winter, da hat er weniger Lust, im Sommer ist es anders. Mhm. Ich weiß es nicht. Hast du ihm denn auch gesagt, dass du auf Dauer so nicht leben kannst? Ja, das waren auch schon oft Streitgründe zwischen uns, also dass wir uns deswegen richtig gestritten haben. Vielleicht realisiert er das noch gar nicht so, dass du schon mit dem Gedanken spielst, dich zu trennen. Doch, ja? Er kam auch einmal dann auf mich zu und hat dann gesagt, ja, ich habe darüber nachgedacht und ich verstehe dich ja auch und so, aber es hat trotzdem nichts geändert. Ne? Wie lange wohnt ihr zusammen schon? 5 Jahre. Auch 5 Jahre schon. Ja. Vielleicht wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn ihr zumindest auseinanderziehen würdet, ja. Um nicht ständig aufeinander zu hängen. Vielleicht würde dann, ich weiß es nicht, vielleicht würde dann wieder so eine neue Spannung vielleicht entstehen können zwischen euch beiden, dass man sich so aufeinander freut. Ja, das will er ja nicht. Will er auch nicht? Nee, er ist ziemlich eifersüchtig und ich habe ihn auch schon vorgeschlagen, ob wir eine räumliche Trennung machen wollen. Mhm. Da meinte er, nee, also das würde er nicht wollen, weil er wüsste nicht, was ich dann abends mache und da könnte er nicht mit leben. Ach so, also das wäre dann absolut. Er will nicht mit dir schlafen, aber du sollst auch nichts anderes machen, ne? Nee, genau. Das geht auf Dauer nicht, Nicole. Ja, das weiß ich, das ist ja mein Problem. Mhm. Also ich würde schon in dem Fall, wenn du auch die Idee schon hattest, dafür eine räumliche Trennung plädieren. Das heißt ja noch nicht, dass man Schluss gemacht hat, definitiv miteinander. Naja, das ist richtig. Nur, er hat gesagt, wenn ich ausziehe, dann macht ihr Schluss. Ne? Also da kann er nicht mit leben. Und das ist ja eben mein Problem. Ich will ihn ja nicht verlieren. Also im Moment auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn es jetzt noch einige Zeit so weitergeht. Mhm. Aber dann musst du ihm sagen, dass du mit dieser Situation nicht lange mehr leben kannst. Ja. Da muss irgendeine Bewegung muss da reinkommen. Ja. Ich glaube, der junge Mann macht sich also sehr, sehr bequem, das Ganze. Und, ja, das macht er auf jeden Fall. Und setzt dich auch noch damit unter Druck, ne? Denn das finde ich einen konstruktiven Vorschlag. Wenn du sagst, pass auf, wir wollen uns vielleicht, nehmen uns zwei Wohnungen und gucken da mal weiter. Ja. Fände ich eine Idee, die es weiter vielleicht noch zu vertiefen gilt. Ja. Nicole. Ja, Domian. Alles Gute, Mensch. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Carmen ist dran. Richtig. 32 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ja. Dein Thema. Mein Thema, Eifersucht in einer offenen Beziehung. Gibt's das? Ich habe mit einem Mann 10 Jahre zusammengelebt. Mhm. Irgendwann kam auch bei uns der Punkt, wir konnten uns nicht mehr sehen. Es gab nichts Neues mehr zu entdecken. Mhm. Fast so ähnlich wie das, was Nicole gerade erzählt hat. Ja, genau. Mhm. Und weil ich mich nicht von ihm trennen wollte, weil ich ihn irgendwo auch geliebt habe, habe ich dann ihn darauf angesprochen, beziehungsweise ich habe ihm mich dann offenbart, ich habe ihm dann gesagt, dass ich gern mal wieder was anderes anfassen würde, was anderes spüren möchte. Mhm. Und er war unheimlich tolerant. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Er hat mir das also zugestanden. Mhm. Fand ich ganz toll. Mhm. Ich habe die Chance dann auch beim Job genommen, habe mich dann also mit verschiedenen Männern getroffen. Und es ging soweit ganz gut. Jetzt kam er dann an und wollte natürlich das gleiche Recht für sich. Mhm. Verständlich. Mhm. Und damit konnte ich nicht umgehen. Konntest du nicht umgehen? Nein, ich bin tierisch eifersüchtig gewesen. Also es gab dann einen Kontakt, er hat eine neue Frau kennengelernt? Hat er, genau. Mhm. Ich glaube, es waren sogar zwei. Mhm. Und hat er sich in die verliebt auch oder waren das mehr so Affären? Er? In die Frau? Mhm. Ich glaube, bis auf eine waren es nur Affären. Mhm. Na, immerhin, eine war dann schon ernsthafter Sache. Genau. Und da fing es dann auch an, dass ich gemerkt habe, dass ihm die Sache wichtiger ist als ich. Währenddessen habt ihr aber noch zusammen gewohnt? Wir haben nicht zusammen gewohnt. Nicht zusammen gewohnt. Wir haben auch diese räumliche Trennung, die du gerade vorhin erwähnt hast, ja. Die haben wir auch in Anspruch genommen, mehr oder weniger. Das haben wir auch getan. Reden wir jetzt eigentlich nur von der Vergangenheit oder gibt es im Moment immer noch diese Partnerschaft zu diesem Nein, die Partnerschaft gibt es seit 3 Wochen nicht mehr. Seit 3 Wochen nicht mehr. Und mein Problem ist halt, dass ich habe ihm gesagt, weil ich halt damit nicht umgehen konnte, ist es besser, wenn wir uns trennen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bereue ich diese Entscheidung. Mhm. Wie hat er denn darauf reagiert, als du gesagt hast, nein, ich kann es nicht mehr? Ja, er hat gesagt, er hat mir vorgeworfen, mit zweierlei Maßen zu wiegen. Ich nehme es für mich in Anspruch, gönne es ihm nicht. Hat er ja recht. Wo er recht hat. Mhm. Hat er recht, das weiß ich. Mhm. Aber wie gesagt, er hat auch irgendwie nicht den Versuch gemacht, dass wir das komplett irgendwie lassen. Mhm. Also, dass ich es lasse und dass er es lässt und dass wir wieder... Aber meinst du, dass das die Lösung gewesen wäre? Hätte es nicht über kurz oder lang wieder zu einer Unzufriedenheit geführt? Ich weiß es nicht. Wenn du sagst, nach 10 Jahren hattest du die Lust auch noch was anderem? Ja, das ist ja oft bei so langjährigen Beziehungen, ne? Ja. Das hätte vielleicht nur noch mal über ein paar Monate vielleicht gereicht, diese Entscheidung, und dann wäre es wieder irgendwie eskaliert. Das ist es ja. Das habe ich mir dann auch gesagt. Ich habe mir also Tage, Wochen lang darüber den Kopf zerbrochen, was mache ich jetzt? Mhm. Mit dieser Situation konnte ich nicht leben, dass er sich einer anderen Frau mehr oder weniger hingibt. Es ist aber auch so schwierig, wenn man 10 Jahre mit jemandem zusammen war, ist man so ineinander verstrickt. Genau. Das ist dann aber auch so schmerzhaft und so kompliziert, sich dann wieder zu entleben, ne, voneinander. Ja, ja. Das dauert seine Zeit. Das ist, guck mal, das ist so frisch noch, 3 Wochen erst. Ich meine, das Schlimme ist, wir haben auch 2 Kinder miteinander. Das auch noch dann. Ja. Mhm. Und wo leben die Kinder? Bei mir. Mhm. Und wir haben auch so noch Kontakt. Wir haben uns also nicht gestritten, die Köpfe eingeschlagen. Wir sind also ganz vernünftig auseinandergegangen. Ist er denn jetzt mit der einen Frau richtig zusammen? Ja, er ist zu ihr gezogen und er hat hier also alle Zelte abgebrochen. Er springt aber auch von einem Nest ins andere, ne? Ja. Von dir zieht er direkt zu der Frau. Der sollte mal lieber mal eine ganze Weile mal alleine bleiben, um ein bisschen zu sich zu finden. Ja, habe ich ihm ja auch gesagt. Ja. Sag ich, mein Gott, sag ich, dass wir jetzt nicht mehr miteinander, sag ich, ist ja ein Ding, sag ich. Aber dass du dich jetzt gleich wieder in eine Beziehung stürzt, das habe ich auch nicht verstanden. Du hast aber keinen Mann im Moment. Nein, ich möchte auch jetzt erstmal nicht. Mhm. Ich glaube, dass vielleicht bilde ich mir ja ein, wir kommen wieder zurück, ich weiß es nicht. Möchte ich ja auch nicht so Mut machen, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe. Aber es ist ganz, ganz normal, Carmen, dass du traurig bist im Moment und dass du die Wunden leckst. Ne? Ja, es ist furchtbar. Kümmere dich erstmal um deine Kinder, um die Familie. Ich meine, das Schlimme war ja auch, er hat mir gesagt, also weil ich halt gesagt habe, es ist vorbei, hat er mir gesagt, dass er aufgrund der Tatsache sich der anderen Frau erst offenbart hat. Er hat vorher seine Gefühle zu ihr für sich behalten. Ja, aber ich meine im Prinzip... Das heißt, du hast es verschuldet eigentlich, ne? Ja, doch, kann man so sagen. Und das ist so ein Scheißgefühl. Wirst du wahrscheinlich nicht rückgängig machen können. Nee, leider nicht. Sieh doch zu, vielleicht klappt das ja, dass du mit ihm schon auch allein wegen der Kinder eine gute freundschaftliche Ebene bekommst. Ja, haben wir, Gott sei Dank. Ne? Das wäre doch schon mal ganz das, toll. Das wäre auch irgendwo das Schlimmste für mich. Ja, das könnte euch auch keiner nehmen. Ihr müsst ja nicht mehr ein Paar sein. Aber manch eine Freundschaft hält viel länger als eine Liebe. Ne? Und wenn ihr richtig miteinander jetzt zusammenhaltet und auch zusammen mit den Kindern seid, ist das doch wunderbar. Ja, das Schlimme ist nur, wenn ich ihn ein paar Tage nicht sehe, dann geht es ja auch. Mhm. So, ne? Aber wenn ich habe ihn letzte Woche wieder getroffen, das heißt, er war dann auch hier, hat die Kinder auch besucht. Das reißt dann die Wunden auf, das reißt wieder alles auf und dann kommt alles wieder hoch. Ne? Das Problematische wegen der Kinder. Ideal wäre es, wenn du jetzt erstmal vielleicht ein halbes Jahr dich ganz zurückziehen könntest. Ja, ne? Aber wohin? Nee, kannst du natürlich nicht. Wie alt sind die Kinder? Den Kindern möchte ich es ja auch nicht antun. Wie alt sind die Kinder? 9 und 5, Quatsch, 9 und 4. Klar, die wollen natürlich den Kontakt haben. Da musst du jetzt diszipliniert sein und einfach allein wegen der Kinder musst du durch, glaube ich, kam. Ja. Gibt's keine salomonische Lösung jetzt, nee, glaube ich. Nee, ist richtig. Ich meine, ich bin ja eigentlich auch vernünftig. Ich weiß das ja im Prinzip alles. Nur diese Scheißgefühle, damit umzugehen. Das ist Versuch es einfach zu akzeptieren, dass das eine wahrscheinlich auch durchaus gute Phase deines Lebens war. Ein Abschnitt, der aber jetzt hinter dir liegt, der jetzt Vergangenheit ist. Hm. Und guck nach vorne und guck in das Jetzt hinein. Ja, okay. Obwohl man natürlich immer irgendwelche sentimentären Gedanken hat, wenn etwas zu Ende ist. Ja. Man denkt an schöne gemeinsame Erlebnisse, an die Vergangenheit, klar. Hm. Aber ich würde mich da nicht in solche Erinnerungen zu sehr hinein vertiefen, weil es ist zu schmerzhaft. Ja, ich bin auch das Problem ist ja auch bei mir so. Ich bin da so stellenweise sehr emotional, reagiere ich dann auch. Lenk dich ab, kümmere dich um die Kinder, treff dich mit Freundinnen, mach Sachen. Sitz nicht zu Hause und grübel rum und hör dir eure gemeinsame Musik an. Das ist das Schlimmste. Ja, stimmt. Ne? Also Karm. Ich schon gemacht. Ich drück die Daumen, alles Gute. Okay, dir tschüss, auch. Karm. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, ich wollte euch noch was sagen zu der Domian-Extra-Sendung. Ich habe ja hier in dieser Sendung schon mit so vielen interessanten Leuten gesprochen, über so sehr viele interessante Dinge. Ich würde mich richtig freuen, wenn der eine oder andere, wenn es nicht gar so weit weg ist, ihr ruft ja von überall her an, am Freitag hier zu mir nach Köln kommen würdet, damit wir uns kennenlernen und dass ihr mir vielleicht noch weitere Details von euch und eurer Geschichte erzählt oder vielleicht auch in der Richtung erzählt, wie es weitergegangen ist, wie sich alles weiterentwickelt hat. Also ich wäre sehr gespannt, ich bin ganz scharf darauf, euch kennenzulernen am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag von 0 Uhr bis 2 Uhr. Domian Extra. Jetzt machen wir unsere kleine zweite Pause. 1 Uhr 43, 20 Sekunden. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt, das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir heute unterhalten wollt, dann ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0180 5678 111. Es geht weiter mit der 19-jährigen Jasmin. So? Jasmin! Ja, mein Thema ist Selbstliebe. Selbstliebe? Ja. Du bist sehr selbst in dich verliebt. Ja. Sehr verliebt in dich selbst. Ja, in mein Aussehen. Nicht in meinen Charakter, in mein Aussehen. Du hast also einen scheiß Charakter und tolles Aussehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Schade, dass du kein Bildtelefon hast, Mensch. Ja. Oder du solltest vielleicht Freitag zu mir in meine Sendung kommen, damit ich dich sehen kann. Ja, das ist ein bisschen weit. Wo wohnst du denn? Ja, ich wohne in Bochum. Na, das geht ja noch. Bochum, ja. Köln ist ja kein Problem. Ja, vielleicht. Aber dennoch sollten wir uns jetzt auch schon mal unterhalten. Ja, genau. Also du bist ein knackiges, hübsches, junges Mädchen. Ja, so teenie-mäßig, ne? Teenie-Mädchen. So dunkle Haare, ich, ja. Und hübsches Gesicht. Also in mein Gesicht besonders bin ich verliebt. Ja. Ja, Figur habe ich, sag ich mal, nicht nach einem Teenie, eher nach weiblicher Frau, so richtig. Rubens. Ja, nein, nicht oben. Also schon schlank. Ja. Ja. Und ja. Also, wie große Brüste hast du? Entschuldige, dass ich die Frage interessiert mich immer sehr. Ja, so Dolly Buster-mäßig und auch. Ach, ja, ehrlich? Nein, ehrlich. Schneidest ich du kann jetzt dir ein Foto schicken. Ehrlich? Ja. Du musst vorbeikommen am Freitag. Ja. Also, ich werde ja ganz sprachlos sein, wenn ich dann mit den Dolly Buster-Brüsten konfrontiert werde. Ja, das wurde mir auch gesagt. Ne? Ja, ehrlich. Wie groß bist du? So 1,65 Meter. 1,65 Meter. Ja. Wenn du nicht vorbeikommen solltest, will ich auf jeden Fall ein Foto von dir haben. Ja, das kannst du auf jeden Fall haben. Du findest dich also richtig attraktiv. Ja, das ist aber nicht, sag ich mal, so positiv auf mein Umfeld langsam. Weil das, ich glaube, das ist schon richtig früh angefangen, so mit 13, 14. Mhm. Habe ich nicht realisiert. Andere Leute haben es realisiert, haben mich dann zum Psychiater geschickt. Echt? Ja. Wer? Ja, meine Mutter, ne? Zum Psychiater? Ja. Weil du zu narzisstisch drauf warst? Ja. Wie hat sich das denn in dem Alter geäußert? Ja, ich wollte, also ich bin immer aufgetakelt rumgelaufen, was in unserer Umgebung, sage ich jetzt, noch nicht so der Fall war. Mhm. Dann, habe ich immer laut gesprochen. Also ich wollte immer im Mittelpunkt sein. Ich habe so laut gesprochen, bis mich alle 25 Schüler gehört haben, was ich gesagt habe. So, und wenn der Lehrer reinkam, habe ich gesagt, ja, Hallöchen, na, wie geht's? Ne, so auf Freundschaft. Ihr. Und ja, damit ich nur im Mittelpunkt bin, ne? Also eine sehr extrovertierte Person. Ja, und jetzt bin ich ja ziemlich jetzt schon 19, also eine Frau und auch im Berufsleben. Du warst in psychiatrischer Behandlung damals? Ja. Was haben die mit dir gemacht? Ja, Gesprächstherapien und... Hat aber offensichtlich nicht viel genutzt, ne? Nee, also weil ich bin ja in mich selber verliebt. Ich kann doch nicht, wenn ich einen Mann liebe, kann ich ihn doch nicht einfach nicht mehr lieben, weil einer das nicht möchte. Hast du schon mal einen Mann geliebt? Ja, also ich bin auch in einer Beziehung. Du bist in einer Beziehung? Ja. Liebst du ihn mehr als dich? Ich sag mal so, ich sag, also hört sich jetzt blöd an, aber ich sag auch zu ihm, ich bin sowieso hübscher als du, ne? Wenn was ist. Das ist ja eine tolle Voraussetzung, also sehr motivierend für den jungen Mann. Ja. Du solltest dir vielleicht so einen Adonis irgendwie holen. Ja. Die Chancen hast du doch offensichtlich dafür. Ja, damit komme ich ja auch nicht klar, weil wenn er hübsch ist und ich weiß, wenn man hübsch ist, gut reden kann und alles, dann hat man auch Aufmerksamkeit, ja. Und das kann ich nicht haben, ne? Also achso, die Leute sollen schon mal dich angucken, ne? Ja, richtig. Mensch, du bist so schweineeitel, das höre ich ja schon, wie du redest. Ja. Du würdest wahrscheinlich aufblühen vor einer Fernsehkamera. Ja, oder? Ich war sogar, wegen meinem Aussehen war ich sogar schon bei Bärbel Schäfer. Nein, ehrlich? Ja, ja. Und da war ich 17. Das hat dir gefallen, was? Ja, das hat mir gefallen. Also, da war ich bei Bärbel Schäfer und dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, komm, sag doch einfach, dass ich zu aufgetakelt bin und dass sich alle Männer angucken. Das stimmt ja, aber dass ich zu aufgetakelt bin, ne? Und dann sind wir hingegangen, haben wir und sie hat gesagt, ja, sie ist zu aufgetakelt und ich konnte mich darstellen, ne? Tür auf, mein Statement. Ich glaube, ja, ist aber ja, ja, ja, und mein Statement, weißt du, alle klatschen, weißt du, ich sitze mich hin voll aufgetakelt, ne? Die hat mir dann auch noch Wimpern aufgeklebt, so wie ich das alles haben wollte, wie ich auch weggehe. Und dann auch nur positive, sag ich mal, Bemerkungen über mich von Frauen, Männer, sag ich mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Jasmin, dass im Moment, also der größte Teil unserer Zuschauer und Zuhörer dich unsympathisch finden. Ja, ich weiß. Mich finden die auch in der Arbeit grundsätzlich, Schule grundsätzlich. Du wirkst so gekünstelt und so manieriert alles. Ja, ja. Also ich sag mal, die finden mich alle auch jetzt schon. Also deswegen. Was machst du denn von der Arbeit? Was machst du von Beruf? Ja, Bäckerlehrer. Also, Bäckerlehrer. Das gefällt mir auch. Ja, Konditorin. Wie wär's denn mit Pornodarstellerin oder so? Ja. Mal böse gefragt. Ja, sag ich jetzt mal, aber. Nein, ich bin auch so, dass ich sage, nee, für sowas gibt es mich nicht her. War jetzt auch nicht so ernst gemeint. Nein, weiß ich nicht. Hast du den Eindruck, dass du weil du so drauf bist, ich meine, du hast ja eine gewisse Selbstkritik, ne? Ja. Das ja. beleidigt dich ja gar nicht, wenn ich zu dir sage, du wirkst unsympathisch. Nee, im Gegenteil, ne? Es motiviert mich einfach so zu sein, wie ich bin. Und wenn unsympathisch, ich weiß nicht, klar, viele, das deswegen rufe ich ja auch. Aber dann muss es in deiner Beziehung doch ganz ätzend sein, wenn du deinen Freund so behandelst, wie du es gerade erklärt oder erzählt ja. hast. Ich habe ja so einen gewissen Pantoffelheld und der gibt mir auch die Bestätigung, ne? Und ich kann machen, was ich will, und ich hatte davor auch einen Freund und der war genauso, ne? Ist das nicht öde und langweilig, in so einer Beziehung zu sein? Nö, warum? Nö, wirklich nicht. Also, ich möchte nicht einen Pantoffelheld neben mir haben in der Beziehung. Nein? Nein, ich will einen ordentlichen Menschen neben mir haben, den ich respektiere und der mich respektiert. Ja, aber ich sag mal, er macht alles für mich, der ist immer für mich da, der gibt mir... Wie langweilig. Ja, dann ist mein Rest des Lebens auch langweilig, ne? Ja, kann durchaus sein. Ja. Kann durchaus sein. Hast du denn, du hast auch nicht den Eindruck, dass du dich da so selbst in Ecke laviert hast, ne? Doch. Das, doch? Doch. Also, fühlst du dich einsam eigentlich? Ja, ich bin einsam. Ich habe keine einzige Freundin. Gar nicht. Ja, siehst du. Und die Einsamkeit nimmt dir auch nicht dein Freund. Nee. Mhm. Aber ich habe keine einzige Freundin, aber irgendwie sage ich immer, das ist auch nicht schlimm, ne? Als ich früher Freundin hatte, als das noch so in der pubertären Phase war, wo das auch alle dachten, bin ich mit denen weggegangen. Mhm. Ich habe mich so mies gefühlt, ne? Ich wollte einfach alleine da sein. Weißt alleine. Ja, nee, man darf ja keinem Menschen was Böses wünschen, aber ich glaube, dass du wahrscheinlich ganz anders denken würdest, wenn du mal, weiß ich, einen heftigen Schicksalsschlag zu verkraften hättest. Ja, sagen auch viele so, sag ich mal, an meinen Körper, oder einer wird mir mein, sag ich mal, Gesicht... Dann weißt du, wenn du einen Autounfall hättest und dein Gesicht wäre nur etwas entstellt, würdest du eine ganz andere Frau werden. Ja. Und du würdest dich fürchterlich dämlich finden, im Nachhinein wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Ich sag mal, ich denke ja gar nicht so weit, ne? Mhm. Ich gucke in den Spiegel, ich komme gut an, sag ich mal. Mhm. Bei den Männern, bei den Frauen ist das ja gar nicht mal so. Mhm. Im Gegenteil, die nehmen mich nicht für voll, würde ich nicht sagen. Aber weißt du, die sagen, ich denke, die sagen ja, die Eingebildete wieder. Mhm. Und warum wird die dann nicht einfach, warum macht die dann diesen Beruf? Warum macht sie nicht was Besseres? Das wollte ich auch erfahren. Wenn du so eine aufgedonnerte Dolly Buster-Ausgabe bist, wieso gehst du dann in eine Bäckerlehre? Das ist ein ganz untypischer Beruf. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ich war da... Ja, voreilig, wollte auf jeden Fall eine Lehrstelle haben und dann... Macht es dir denn Spaß, morgens um 4 aufzustehen und die Brötchen zu backen? Nee, ich muss um sieben anfangen. Das ist aber sehr... Stehe ich auf? Ja, ich ungewöhnlich für einen Bäcker, ne? Ja, das ist ein Familienbetrieb. Achso, da fängt man erst um 7 Uhr an. Ja. Und die Chefin mag dich oder auch nicht so sehr? Die Chefin, die mag mich nicht, aber der Chef... Ach du liebe Gott, ja komm, jetzt lass bloß die Finger von dem Chef. Nein, den würde ich auch gar nicht haben wollen. Aber, wen willst du eigentlich haben? Was ist denn dein Traummann? Mein Traummann? Mhm. Oh, weiß ich nicht. Was kann ich nicht sagen, ne? Mhm. Also vom... Kann ich echt nicht sagen. Ich finde mal den gut, aber so, dass ich sagen würde, das ist er, ne? Ich habe hier schon mit sehr narzisstischen Menschen gesprochen. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die so ähnlich drauf war wie du. Ja. Und da sprachen wir auch über Sex irgendwann. Und da sagte die zu mir tatsächlich, das hat mich völlig umgehauen, dass sie so ich-bezogen ist, so wie du das jetzt auch so darstellst, dass ihr der Sex am meisten Spaß macht vor dem Spiegel mit sich selbst. Ja, das ist bei mir so. Ich habe mir jetzt auch Stiefel gekauft, ne? Mhm. Und ziehe die an. Mhm. Ich brauche mit mir keinen Sex zu machen, ne? Ja. Aber ich sehe mich gerne an und mich tönt das auch an. Wie, ne? Du stehst dann nackt in Stiefeln vorm Spiegel? Ja, dann habe ich einen schönen Oberteil, schönes an, bin auch, sag ich mal, sonnengebräunt, langes dunkles Haar. Und ich sag jetzt mal... Und das reicht dir schon aus? Du brauchst dich gar nicht selbst befriedigen dabei? Nee, Selbstbefriedigung eigentlich gar nicht. Mhm. Nur die Selbst... Bestätigung. Ja. Im Prinzip müsstest du in der ganzen Wohnung Spiegel hängen haben, damit du dich immer angucken kannst. Ja, also was heißt nur, aber viel. Also in jedem Zimmer eigentlich ein. Wie ist das? Schläfst du gerne mit deinem Freund? Ja. Das schon. Also hast du auch Gefühle bei. Ja, da habe ich ja keine Probleme. Ja, nur in der Öffentlichkeit, weil das wird ja auch nicht so gerne gesehen, ne? Ich meine, so eine Frau, die gerne von sich redet, die mein Mittelpunkt ist, die Leute merken das. Denkst du mal darüber nach? Ich meine, du bist jetzt noch blutjung. Ja. Aber irgendwann wirst du auch älter und schrumpeliger. Ja. Was dann ist? Ja, ich sag mal, soweit denke ich auch nicht. Ja. So bis 40, 50, aber ich denke so bis 25, warum? Ich lasse mir jetzt meine Haare lang wachsen. Ja. Bis so ein Po. Ich wollte mir die eigentlich verlängern lassen, aber dann, das würde einfach also, so auffallen. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Ja. Ja. Ja, das ist schwierig also, zu sagen, weil am besten wäre für mich, ich würde ausziehen aus einer ganz anderen Stadt, ganz andere Leute kennenlernen, damit mich keiner kennt, ne? Und dass ich mich nochmal einfach anders den Leuten gegenüberstellen kann, ne? Also Jasmin, ich würde dieser ganzen Sache, sprich dir, doch noch gerne mehr auf den Zahn fühlen. Ja. Und überleg doch mal, ob du vielleicht doch nicht Zeit hast, in der Nacht vom Freitag auf Samstag nach Köln zu kommen. Aber dann sehen die Leute mich, ne? Ja, dann du wissen bist die, was ich von mir halte. Ja, aber du warst ja schon bei Bärbel Schäfer, dann kennst du, der müsste ja schon im Fernsehen erfahren. Ja, wo und ist ich, das denn jetzt da genau? Das ist mitten in Köln auf dem Rudolfplatz. Wo ist das, Rudolf? Gibt's ganz viele U-Bahn-Strecken und Straßenbahnstrecken hin vom Hauptbahnhof aus. Kennen alle in Köln. Rudolfplatz in der Nähe vom Millewitz-Theater, wissen alle. Ja. Rudolfplatz am Mill in der Nähe vom Millewitz-Theater. Ja. Ja, ich meine, ich würde mich dafür interessieren. Ich fände das ziemlich abgefahren, wenn ich sitze dann in einem kleinen Studio, ich weiß überhaupt nicht, wer auf mich zukommt, die Tür geht auf und dann sage ich, wer bist du? Und dann sagst du, ich bin Jasmin aus Bochum. Ja. Und wenn ich dann solche Oberweiten sehe, weiß ich, wer du bist und dann unterhalten wir uns noch genauer. Ja, eigentlich schon. Ja, ne? Ja, also ich fände es schon abgefahren. Ja. Mach dich schick, schmink dich schön, ne? Okay. Ich liebe Dekolletés. Aha. Ne, zieh dir was Knackiges an, damit ich und die Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen auch da was von haben. Ich meine, ich zieh das sowieso an am Wochenende. Aber ich meine, bei mir fällt das sogar auf, wenn ich einen dicken Wollpulli habe. Und das wollte ich nicht glauben, ne? Ja. Viele Leute sprechen das dann auch noch drauf an. Komm aber nicht im dicken Wollpulli, sondern in was Knackigem. Genau. Wenn du möchtest, kannst du deinen Freund auch noch mitbringen. Also, ja, wenn, dann fahre ich sowieso mit ihm. Ja, und dann könnt ihr auf die Rolle gehen in Köln. Ja, genau. Okay. Jasmin, ich lasse mich mal überraschen, Freitagnacht, okay? Ja, ich bedanke. Verbleiben wir erstmal so. Rudolfplatz, du sagst das morgen Nacht aber auch. Ich sag's morgen auch nochmal. Rudolfplatz mitten in Köln, in der Nähe vom Millewitz-Theater. Ja, das werde ich mir morgen. Ah, finden alle. Ja, ich bedanke mich. Ja, Jasmin. Domian, ja. Aber du kannst stolz auf deine Stimme sein, ne? Ich danke dir herzlich. Ja. Vielen Dank. ich versuche also auf jeden Fall Freitag zu kommen und ich denke, das klappt. Das ist sehr schön. Ja? Ich bin gespannt. Wir alle sind gespannt. Ja. Tschüss, Jasmin. Ja. Tschüss. Jetzt kommt Sabrina. Es gibt einen Massenauflauf wahrscheinlich am Rudolfplatz, wenn Jasmin da auftaucht. Also die Taxifahrer werden sich da versammeln, um sie irgendwo hinfahren zu können. Ne? Freunde, Taxifahrer da draußen, die ihr mich immer hört nachts und nur schweinische Geschichten hören wollt hier bei mir. Hm? Sabrina, 24. Ja, hallo. Hallo. Und zwar rufe ich zu dem Thema von der Marion an, mit der Knochenmarkspende. Ja, ja. Also da kann ich ihr nur zuraten. Ja. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht. Du bist Spenderin. Ja. Ja. Ich habe für meinen Bruder gespendet. Mhm. Und Sabrina, wir haben nicht mal so ganz viel Zeit, deswegen würde ich gerne die Zeit nutzen, weil ich glaube, da haben die meisten Leute Angst vor. Blutspenden ist eine einfache Angelegenheit. Mhm. Bei der Knochenmarkspende muss man ins Krankenhaus, man muss eine Vollnarkose bekommen. Erzähl doch mal, wie das genau abgegangen ist. Ja, also einen Tag vorher kommt man ins Krankenhaus, muss man nüchtern bleiben und am nächsten Morgen geht es dann los. Mhm. Und ja, bekommt man eine Beruhigungstablette oder eine Spritze, je nachdem. Und dann wird man in OP geschoben und dann kriegt man schon soweit nichts mehr von mit. Mhm. Dann wacht man auf und tut einem so ein bisschen der Rücken weh. Ist das wahrscheinlich eine sehr leichte Vollnarkose, ne? Das oder? Weiß ich gar nicht. Mhm. Kann ich nicht so sagen. Mhm. Und ich meine, ein paar Stunden später wacht man schon wieder auf. Also wie lange dauert denn der Eingriff überhaupt? Ich glaube, 3/4 Stunde. Mhm. Also so lange nicht. Mhm. Und wie lange warst du dann noch im Krankenhaus? 2 Tage dann. 2 Tage. Wie geht's einem danach? Ein bisschen Rückenschmerzen, aber das ist alles nicht so tragisch. Du hast das Knochenmark für deinen Bruder gespendet. Ja, genau. Hat es denn angeschlagen? Hat es ihm geholfen? Nicht mehr, nee. Nicht mehr? Mhm. Also er ist gestorben? Ja. Mhm. Wie alt war dein Bruder? 16. 16 Jahre. Mhm. Wann war das? Vor einem Jahr. Ja. Ein bisschen länger noch. Mhm. Aber immerhin hast du alles gemacht, was noch in deiner Macht stand. Ja. Und, das war die letzte Möglichkeit. Mhm. Aber auf jeden Fall von deiner Seite auch aus die Ermutigung, dass Leute das machen sollten. Ne? Weil man kann Leben damit retten. Ne? Ja, ja. Ja. Das wollte ich halt nur mal sagen. Das ist schön, dass du auch noch reingekommen bist. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt auch nochmal rübergekommen, nämlich einfach, dass die Leute dazu zu ermuntern, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Ja. man muss ja auch bedenken, dass man selber mal in der Situation sein kann. Allemal, natürlich. Und das selber mal braucht. Und danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss, Sabrina. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Hans-Jürgen Wilde und unser Thema morgen heißt Macht. Erzählt mir von machtbesessenen Menschen oder machtbesessene sollen hier anrufen oder ob